نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und ich kann das nicht glauben, dass ich einen Monat lang keinen Unterricht am Montag gemacht habe. Weil wenn das letzte Mal am 9.11. war, das heißt, heute sind wir am 7.12., also so ungefähr einen Monat, subhanallah. Die Zeit läuft so schnell. Die Zeit wirklich vergeht so schnell. Und man merkt das überhaupt nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben, was wir von Sünden machen. طيب wir machen eine kurze Wiederholung für die Hadithe, die letzten Hadithe von Hadith 162 und dann machen wir weiter mit dem Al-Hadith al-Thani wa sittin ba'da al-Mi'ah an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal kullu ummati yadkhulun al-jannata illa min aba qal wa man ya'ba ya Rasulallah يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أباء. الحديث رواه البخاري. بارك الله فيكم. حديث 162 das haben wir erklärt schon. Ich meine, das ist klares Hadith. Der Prophet Muhammad SAW sagte, meine ganze Gemeinde oder Gemeinschaft wird ins Paradies kommen, außer denjenigen, die es ablehnen. Er wurde gefragt, wer lehnt es ab? Er sagte, wer mir gehorcht, kommt ins Paradies, und wer mir nicht gehorcht, weigert sich, ins Paradies zu kommen. Das ist der Weg zum Paradies, ist klar, und das ist, dass wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Machen wir das nicht, dann haben wir selber verloren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sowieso braucht uns nicht. Und egal, was wir tun und wie wir wirken, wir werden Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig danken können. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. الحديث بارك الله فيكم فيه مسألة التكبر على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تكلمنا عليه. يعني رجل أكل بالشمال فقال له النبي كل باليمين، فقال له ما أستطيع ليس من باب أنه ما يستطيع فعلا، يعني غير قادر، وإنما قال ما منعه إلا الكبر، تكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يتكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني خسر نفسه، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث باي أويش نتوليك 159 باي 163 أبو مسلم وأبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع berichtet, dass ein Mann in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam mit der linken Hand aß. Worauf dieser sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, iss mit deiner Rechten. Der Mann sagte zu ihm, zum Propheten, das kann ich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, du wirst es auch nicht können. Dieser Mann weigerte sich aus Hochmut, dem Propheten zu gehorchen, und es geschah tatsächlich, dass er sie nie wieder zu seiner Hand, nie wieder zu seinem Mund führen konnte. Das ist in Sahih Muslim. Das ist ein sehr wichtiger Hadith. Nicht, dass man denkt, dass es leicht ist. Das bedeutet, wenn man den Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht folgt und wenn man dem Propheten nicht gehorcht, und dann macht man das aus Überheblichkeit und Hochmut wie diese Person, dann hat man selber sozusagen eine schwere Sache gemacht, dass man eine Strafe bekommt. Und diese Person hat seine Strafe auch im Dunya bekommen, also in diesem Leben. Dass er gelähmt war, seine Hand mehr zu bewegen. Im Islam ist die Sache so, wir essen mit der Rechten, geben mit der Rechten, nehmen mit der Rechten, alles machen wir mit der Rechten, außer der linke Hand, natürlich, da kann man auch mit der linken Hand arbeiten und so weiter, aber beim Essen und Trinken macht man nicht mit der Linken Hand. So ist das in unserer Religion. Ich meine, es gibt manche Gelehrten, die heute sagen, das geforscht haben, Wissenschaftler, und die sagen, ja, das hat medizinische Auswirkung. Aber für uns ist wichtig, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat, dann machen wir, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Das heißt, in diesem Fall ist, oder in diesem, jetzt sage ich es, in dieser Geschichte ist etwas zu lernen, damit man versteht, was hier damit gemeint wird. Das ist nicht nur jetzt gemeint, Essen mit der Rechten oder nicht, sondern das ist mehr gemeint. Das wird, weil dieser Mann aus Überheblichkeit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht folgte, bei dieser, von manchen Leuten sagen, Kleinigkeit, hat er diese Strafe bekommen, dann heißt das, wenn man überhaupt nicht dann dem Propheten folgt, oder wenn man überhaupt nicht den Islam praktiziert, wie wird das sein? Das ist eine Art Vergleich, sage ich jetzt, Vergleichserklärung, damit man sich überlegt. Du sagst mir, das ist ja, ist das sehr viel, ist das jetzt eine große Sünde? Oder ist das so schlimm, dass man mit der linken Hand isst? Ja, das ist gegen unsere Religion. Aber das hat die Bedeutung, die größere Bedeutung, da musste man hier verstehen. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم اتفق عليه وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف في الصلاة أمر واجب. وكان الصحابة كان قال الصحابي رضي الله عليه كان يضع أحدنا منكبه على منكب أخيه وقدمه أو كعبه على كعب أخيه وبذلك كان يسوي الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا تكون العقوبة المخالفة بين الوجوه. المخالفة هنا بين الوجوه إما أن تكون مخالفة حسية وإما أن تكون مخالفة معنوية. والقصد أن الأمر الظاهر إذا اختلفنا فيه سيؤدي إلى اختلاف في الباطن. يعني إذا اختلفنا ظاهرا سنختلف أيضا عفوا باطنا. يعني إذا لم تسووا الصفوف خالف الله بين الوجوه. خالف الله بين القلوب ينتبه المسلم ذلك وباختلاف القلوب طبيعي سيكون هناك التفرق سيكون هناك الشر نسأل الله السلام فلذلك بارك الله فيكم كان الصحابة يعتنون بهذا الأمر كان عمر رضي الله عليه ما يقيم الصلاة حتى يقال له من آخر صف أن الصف قد استوت وكذلك كان يفعل عثمان رضي الله عليه فكان ما يكبر تكبيرة الإحرام حتى يقال له أن الصفوف قد استوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل السهم كيف ريشة السهم يسويها في مكانها كذلك يسويهم في الصفوف لذلك لابد على أئمة المساجد والذين يقيمون الصلاة أن يلاحظوا هذا الأمر أبو عبد الله النعمان بن بشير erzählte Ich habe den Gesandten Allah sagen hören, haltet eure Reihen gerade beim Gebet in der Gemeinschaft, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Eine andere Version bei Muslim, der Gesandte Allahs pflegte darauf zu achten, dass unsere Gebetsreihen gerade gehalten werden, als ob sie einen geraden Stab darstellte, bis er sah, dass wir ihn verstanden hatten. Eines Tages war er gerade dabei, mit dem Gebet zu beginnen, als er bemerkte, dass die Brust eines der Betenden aus der Linie herausragte. Woraufhin er sagte, Allahs Diener, haltet eure Reihen gerade, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Aber natürlich hier, da hat man das sinnmäßig übersetzt, ja? Die Übersetzung ist sinnmäßig, weil normalerweise der Prophet sagte, wenn ihr eure Reihe nicht gerade haltet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet Uneinigkeit sich in euren Gesichtern zulassen. Und hier zwischen euren Gesichtern, das wird zwischen euch. Zwischen euch. Ich sage, ich will dein Gesicht nicht mehr sehen. Ich will dich nicht mehr sehen. Es wird nicht nur Gesicht. Und das ist hier sinnmäßig gemeint, was hier ist. Und das ist sehr wichtig für die Muslime, dass sie etwas verstehen. Und zwar, manche Leute sagen, Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Das stimmt nicht. Äußerlichkeit ist wichtig auch in unserer Religion. Und das ist ein Beweis. Weil der Beweis ist dabei, schaut mal, wenn die Reihen nicht gerade gehalten werden, das ist Äußerlichkeit, dann werden wir innerlich, uneinig werden. Weil der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, in einer anderen Version, لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, er wird Uneinigkeit in euren Herzen zu lassen. Es wird, was äußerlich ist, bewirkt uns nach innerlich oder innerlich, und was innerlich ist, bewirkt uns äußerlich. Und deshalb im Islam, wir verbinden zwischen beiden, beider Person. Innerlich und äußerlich muss korrekt sein und muss richtig sein. Innerlich, dein Herz muss rein sein, sauber sein, du musst gute innerliche Eigenschaften haben, und das sollte dich bewirken, indem du auch äußerliche Taten, die gut sind, praktizierst. So ist das in unserer Religion. Natürlich, man könnte die Frage stellen, wir reden über Festhalten an die Sunna. Was ist das? Natürlich, das ist eine richtige Bedeutung. Vielleicht manche Leute können das nicht richtig begreifen, was damit gemeint wird. Das bedeutet, wenn du in so einer Sache im Gebet nicht die Linie gerade hältst oder die Reihe gerade hältst, Allah subhanahu wa ta'ala wird Uneinigkeiten in den Herzen der Muslime dann zulassen. Dann was denkst du über größere Themen in der Religion und wichtigere Themen in der Religion als diese Tat oder diese Handlung? Das ist wichtig hier zu verstehen. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه سبحان الله يقول بيت احترق يعني سبحان الله لو أتينا الآن وقال قائل أنتم تتكلمون على التمسك بالسنة طب ما دخل هذا الحديث التمسك بالسنة يا أخوة دخلوا أن نار الدنيا تحرق من لم يلتزم بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالذي لا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ستحرقه نار الآخرة إذا كان نار الدنيا هكذا تجيب نار الآخرة وإذا كان في قضية مثل الأكل باليسار أو عدم تسوية الصف أو مسألة أنه ما أطفأ النار في البيت حدث له مثل هذا فكيف بالذي يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو المعنى لكن المسلم يجب عليه أن ينتبه صمامات الغاز النار في البيت إلى ذلك طبيعي يعني أنا متيقن بأن مثل هذا الأمر لو هناك إنسان منصف وحر لما يقرأ مثل هذا الحديث سيعلم مدى اهتمام المسلم بكل الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما تترك نار في بيتك وتخرج منها واليوم طول الوقت هؤلاء تبعون الدفاع المدني ورجال الأطفاء يقولون مثل هذا الكلام فسبحان الله وهذا هو أخذ الحذر لعدم الاحتراق فإذا أخذت الحذر لعدم احتراق بيتك فعليك أن تحرق نفسك في نار جهنم والحذر من احراق النار هو اتباع دين الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم Bei mir 165 war euch 161. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu alayhi, überliefert, dass ein Haus in Medina in der Nacht Feuer fing und über seinen Bewohnern zusammenbrach. Als der Prophet dies erfuhr, sagte er: Feuer ist euer Feind, so löscht es also, wenn ihr euch schlafen legt. Feuer, Feuer. Das Hadith natürlich ist bei al-Bukhari Muslim. Das Feuer hat eine gute Seite. Und zwar durch das Feuer, man kann, das ist Energie. Das ist Energie. Und das ist von Allah uns gegeben, dann wir das nutzen. Das heißt, wir nutzen das, wir kochen, wir nutzen das für Wärme, für Energie, wir nutzen das als Schutz. Von der anderen Seite, Feuer hat schlechte Seite. Und zwar, das verbrennt. Und Feuer kann vieles auch ruinieren. Und hier ist ein Fall in diesem Hadith. Übrigens, eine Person wird die Frage sofort stellen, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ein Haus fing Feuer. Was hat das mit der Sunna zu tun? Ich erzähle euch, was das mit der Sunna zu tun hat. Und das ist wichtig, dass man die Sunna vom Propheten richtig versteht. Schaut mal. Wenn wir an einem Platz sitzen und dann fängt Feuer, sozusagen verbrennt, was machen wir? Bleiben wir? Wir laufen weg? Wir gehen weg? Weil wir wissen, wenn wir bleiben, dann würden wir mit diesem Feuer verbrannt. Das heißt, in Dunya, in diesem Leben, wir haben Angst vor Feuer. Wenn wir an einem Platz sind, dann sollten wir auch Feuer von dem jenseitigen Leben fürchten, weil das schlimmer und schmerzhafter und verbrennender sein wird. Das heißt, wenn man hier in diesem Leben sich schützt vor Feuer, wenn dieses Feuer verbrennt, dann sollte man sich vor der Hölle schützen. Und der Schutz vor der Hölle ist, dass man die Religion richtig praktizieren. Und subhanallah, ich bin mir sicher, wenn ein Feuermann, Wehrmann, sowas liest, was wir im Islam haben, dann wird er natürlich erstaunen, dass er sowas bei uns liest. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn man schläft, dann soll man kein Feuer lassen, brennen lassen. Sollte man sozusagen löschen. Warum? Weil das so still geht, dass etwas Feuer fängt und während du schläfst, dann gibt es einen Brand. Deshalb hat er uns eine Anweisung diesbezüglich auch gegeben. Obwohl der Metapher in diesem Beispiel bekannt ist. Dass wir, du willst nicht verbrannt werden in Dunya, dann sollst du aufpassen, dass du nicht verbrannt wirst am letzten Tag und dass du in die Hölle gehst. Wie kannst du das machen? Indem du Allah fürchtest und indem du den Islam richtig praktizierst. Und es gibt durch diese Überlieferung eine sehr schöne Regel in unserer Religion. Das heißt, Al-Wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Und jede, das wird erstmal Mittel, haben das Urteil von Absichten. Und zweitens, was du als Mittel benutzt, wenn das zu Haram, zum Schlechten führt, dann darfst du das nicht machen. Und weil es hier, wenn du Feuer, brennendes Feuer lässt und du schläfst, es kann sein, dass etwas Feuer fängt, dann sollst du auch in diesem Leben so sein, dann sollst du Feuer löschen, bevor du schläfst. Auch im Leben, alles, was dazu führt, dass du bestraft wirst, am letzten Tag oder in diesem Leben, harammäßig, verbotenmäßig, sollst du nicht machen. Das ist logische Schlussfolgerung, weil Alhamdulillah unsere Religion logisch ist. Al-Hadith, الذي بعده الحديث السادس والستين بعد المئة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن أبي موسى، عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه هو الذي هو المشهور الكسر طبعا، فقه يعني أي صار فقيا. إذا بارك الله فيكم، مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضه. يا أخوة يعني مثال رائع، هذا مثال رائع. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك مثال حتى تفهم هذا الدين. يعني مثل هذا الخير الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل المطر. فهذا المطر نزل على الأرض فكان ثلاثة أقسام: قسم رياض يعني صارت روضة من الجمال، فقبلت الماء وأنبتت العشب الكثير والزرع فانتفع الناس بها، وقسم قيعان أمسكت الماء وانتفع الناس به فاستقوا منه ورووا منه، والقسم الثالث ابتلعت الماء ولم تنبت الكلأ، فكذلك الناس بالنسبة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى. إذن الذي فقه في دين الله فعلم وعلم، هذا هو أفضل شيء. القسم الثاني قوم حملوا الهدى ولكن لم يفقهوا في هذا شيئا، فرووا العلم ونقلوا العلم ولكن ما كان عندهم علم غزير. والقسم الثالث من لم ينتفع بالنبي وبدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث بارك الله فيكم دليل على أن الناس أقسام، ناس فيه خير كثير وناس فيه خير أقل، وناس ما فيه خير والعياذ بالله إلا القليل القليل، لأنه الإنسان ما فيه أنه كل الناس ما عندهم بالمرة خير، كل إنسان إلا عنده شيء من الخير، كل إنسان إلا عنده شيء من الخير، ولكن يعني الخير ما في خير محض عند الإنسان ولا في شر محض عند الإنسان، يعني كله شر وكله خير، يعني يستحيل إلا طبعا ممكن في شيء يعني نذر يسير جدا. وفي هذا الحديث كذلك التعليم بالمثل، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم مثل، وشوفوا المثل يا أخوة اللي أعطاهم إياه حتى يفهموه، إنه شوف مطر نزل الأرض أخذت الماء خرجت العشب والناس انتفعت من العشب، قسم آخر أخذت ماء ولكن ما خرجت زرع، قسم ثالث هو مثل المستنقع ما تستطيع تزرع فيه ولا تستطيع تشرب منه ولا تستطيع تأخذ ماء، فمن تفع به بهذا المطر بالمطر. فهذا هو الدليل، هذا هو المثل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون عفوا. قال وقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الله سبحانه وتعالى يعطينا الأمثال حتى نفقه هذا الدين. أبو موسى überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgendes Gleichnis erzählte. Das ist schön. Gleichnis. Das Gleichnis davon, dass Allah mich geschickt hat, mit der Rechtleitung und Wissen, ist wie der Regen, der auf Erde fällt, die zum Teil gut und fruchtbar ist, das Wasser aufnimmt und Gras und reichlich Vegetation wachsen lässt, und zum Teil trocken ist und das Wasser aufstaut. Und so macht es Allah den Menschen zunutze. Sie trinken davon und werden, werden satt und benutzen es zur Obermachung. Das Regenwasser gelangt aber auch zu einem Stück Land, das eine weite offene Ebene ist, wo das Wasser weder gestaut wurde noch Gras wachsen lassen konnte. Ähnlich ist der Fall derer, die Kenntnis von der Religion, die Allah durch mich zu den Leuten gesandt hat, besitzen und die sie gelernt haben und andere lehren. Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, die weder ihre Köpfe hoben und lernten, noch Allahs Führung annehmen. Das ist ein sehr schönes Gleichnis. Sehr schön. Schau mal, der Prophet, der gibt uns diese Vergleiche oder diese Gleichnisse, Beispiele, damit wir verstehen. Weil wenn der Mensch immer nur sozusagen etwas bekommt, was er sich nicht vorstellen kann, dann wird er auch das nicht verstehen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das in dieser Art erklärt, damit die Leute verstehen. Und natürlich im Koran gibt es sehr viele Gleichnisse. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir geben den Leuten diese Beispiele oder Vergleiche oder Gleichnisse, und diejenigen, die Wissen haben, verstehen das. Die Wissen haben, verstehen das. Nicht jeder versteht das. Zum Beispiel, es gibt in Surah An-Nur, die Surah 24, ja, Allah nuru samawati wal ard, mathal nurihi und so weiter. Allah gehört das Licht von Erden und von Himmel. Und dann erzählt Allah subhanahu wa ta'ala, wie das Licht ist und was das bedeutet. Wenn man das liest, dann vielleicht versteht man das nicht. Diese Ayah in Surah An-Nur. Aber diese Ayah, man kann das in zwei Wörtern erklären. In dieser Ayah bedeutet, wenn du die Rechtleitung Allahs in deinem Herzen hast, so ist das Gleichnis, was dort ist. Das bedeutet, das Licht, was du durch die Rechtleitung Allahs in deinem Herzen bekommst, durch das Wissen. Es gibt viele Gleichnisse im Koran und in der Sunna. Der Prophet gibt viele Gleichnisse. Und er schaut auch, wie die Leute denken. Das wird jetzt angenommen. Ja? Du erzählst den Leuten von etwas, was nur die Leute in der Wüste kennen. Angenommen jetzt, wir kommen nach Hamburg oder Frankfurt, und alle, die sitzen im Unterricht, die sind Leute, die niemals die Wüste gesehen haben oder über die Wüste gelernt haben. Und dann erzählst du ihnen von der Wüste, es gibt dort zum Beispiel ein Tier oder es gibt dort eine Pflanze, und du sagst ihnen etwas über diese Pflanze. Aber die verstehen das nicht, weil die sich nicht vorstellen können. Die haben das nicht gesehen. Und deshalb haben wir heute, passt auf, heute haben wir ein Problem als Muslime, unsere Ansprache, also wenn wir jetzt zu den Leuten sprechen, dann sprechen wir in einer Mentalität, dass man den Islam versteht. Aber die Leute wissen nicht, was Islam ist. Die verstehen das nicht. Das bedeutet, dieses Gleichnis zu setzen, vergleichen, das können sie nicht. Das bedeutet, der Beste vielleicht ist derjenige, der Islam mit Christentum vergleicht, und dann automatisch vergleicht er mit Kirche. Und natürlich, wir wissen durch die Geschichte, was die Kirche gemacht hat und was sie bis heute machen. Ausnutzen der Menschen und sich bereichern, nur indem man die Leute manipuliert und indem man sozusagen die Leute ausnutzt. Und das kennen wir bis heute. Ich meine, in den USA gibt es so viele Kirchen, Die meisten Priester in diesen Kirchen, die sind Pädophile, Pädophile, oder? Auch hier in Deutschland, ich meine, es gibt in vielen Kirchen Katastrophen, aber die werden nicht erzählt. Deshalb Vorstellung, eine Person zum Beispiel, der sieht das und der vergleicht mit dem Papst und mit dem Mittelalter und der denkt, die Muslime werden so. Dann verlieren wir. Das sollte man verstehen. Vielleicht hat jemand. Das ist kein. Übrigens, das ist kein. Das ist kein Angriff gegen die Christen oder gegen die Kirche oder so, sondern das ist eine Tatsache, die wir in der Geschichte gehabt haben. Wisst ihr, was man damals gemacht hat in der Geschichte? Man hat den Leuten gesagt, ihr könnt alles tun, was ihr wollt. Du kannst töten, du kannst alles, was du willst, kannst du machen. Und dann zahlst du Geld, gibst du Geld, dann wirst du verziehen. Und wir sichern dir einen Platz im Paradies. Das nennt man Sukuk al-Ghufran. Du bekommst einen Scheck. Du bekommst einen Scheck, du kommst ins Paradies. Aber hauptsächlich gibst du uns Geld oder gibst du uns ein Stück Land. Und dann alles ist. Und leider müssen wir heute feststellen, dass wir so manche unter Muslimen so denken. Der denkt, der macht alles, was er will, dann kommt er in die Moschee, der macht eine Spende oder der sagt, der gibt dem Imam 5 Euro bei der Seite und der sagt ihm, ja, 5 Euro, natürlich ist es altmodisch. Heute reden wir mit 50 und 100 Euro. Der gibt ihm 50 Euro und sagt, mach für mich, bitte. Und er denkt, dadurch hat er seine Sünden weg. Ja, und was wir auch nicht verstehen, ist mit dieser Beichte, ja, mit dieser Beichte. Man geht zu einem Menschen und er sagt ihm, ich habe das und das und das getan und alles war schlimm. Er sagt ihm, geh mein Sohn, du bist verziehen. Uff, wie hast du gewusst? Ja, der ist Vertreter Gottes auf Erde. Und? Weil er selber macht Sünden. Wieso kann er Sünden von anderen verziehen? Deshalb jetzt gibt es etwas Neues, Alhamdulillah. Weil ich habe mich gefreut, jetzt endlich. Man hat neu, etwas Neues in der katholischen Kirche. Und zwar, die Sünden werden nur verziehen, wenn man bereut. Wenn man bereut. Aber was bedeutet bereuen? Ist das Geldbetrag oder wirklich bereuen? Da musste man die Leute fragen. Möge Allah uns bewahren. Alhamdulillah, dass unsere Religion logisch ist. Und dass wir so etwas nicht haben, sondern deine Beziehung ist zwischen dir und deinem Schöpfer direkt. Du brauchst keinen Vermittler. Ich brauche nicht zu einem Imam zu gehen, um zu beichten, wenn ich Fehler gemacht habe. Ich brauche nur etwas im Herzen zu haben und zu bereuen, dass ich nie wieder das Schlechte tun. Und das ist die Wahrheit. Deshalb, Gleichnisse sind wichtig. Das heißt, wie du mit den Leuten sprichst heute. Ich habe das getroffen, ich habe das erlebt. Es gab eine Delegation aus Saudi-Arabien, die sind nach Deutschland gekommen, um über Islam was zu erklären. Und die haben mich eingeladen. Die wollten uns fortbilden. Sie wollen uns sozusagen beibringen, wie wir besser über Islam erzählen. Ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich habe die ganze Zeit gelacht. Das war lächerlich. Dann hat er eine Frage gestellt, dieser Doktor oder ich weiß nicht. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, ich meine, mit wem reden Sie? Ich meine, ich habe Geduld gezeigt, aber die könnte ich nicht mehr. Ich habe gesagt, wo reden Sie? Mit wem reden Sie? Sie denken, Sie leben dort, Sie kommen nach Deutschland, dass Sie wissen, wie die Leute hier in Deutschland leben. Was Sie sagen, ist total falsch. Weil jeder, der sowas hört, der wird automatisch hier in Deutschland sagen, ja, was ist das? Das ist unmenschlich, was er uns erzählt. Deshalb sollte man die Lage von den Menschen verstehen. Ja, nicht, dass man sagt, ja, schaut mal, er hat nur über Christen gesprochen. Ich habe jetzt gerade auch über Muslime gesprochen in diesem Sinne. Das heißt, wenn man die Lage der Leute nicht versteht und wenn man keine richtigen Vergleiche hat, dann wird man auch viel Fehler begehen. Deshalb haben wir in unserer Religion solche Vergleiche oder solche Gleichnisse, wie dieses Gleichnis, was der Prophet Muhammad uns gegeben hat. Schaut mal, wie schön das ist. Wenn Regen auf diese Erde fällt, was passiert eigentlich? Entweder fällt der Regen auf Boden, dieser Boden ist so dicht, dass du sofort siehst, dass Wasser sich versammelt, und das braucht sehr viel Zeit, damit das sozusagen von der Erde wie Schwamm jetzt aufgesaugt wird. Dann wirst du eine andere Ecke von der Erde sehen, das Wasser geht sofort durch. Nach ein paar Tagen siehst du an diesem Platz, das fängt grünes, sozusagen Pflanzen, wirst du sehen, ob das Gras ist oder was anderes. Bei einer anderen Ecke, das bleibt so, das kommt kein Gras. Bei einer anderen Ecke, du siehst, dass was Wasser sich versammelt hat, und da kann man das Wasser noch nutzen. Und das ist das Beispiel. Dieser Regen ist das Wissen. Und der Boden sind sozusagen die Menschen. Die Erde sind die Menschen. Es gibt dann Regen, was auf eine Ecke fällt. Die Erde, die Menschen, die nehmen dieses Wissen, diese Rechtleitung. Die nehmen das und sie geben das weiter. Und sie bringen den Leuten die Religion bei. Das ist das Beste. Es gibt andere, der Regen wird als Wasser benutzt von den Menschen. Andere, die nehmen das auf, das Wissen, und sie geben das weiter, aber sie haben nicht alles sozusagen geschafft wie die erste Gruppe. Und die dritte Gruppe, und das ist am schlimmsten, die haben keinen Nutzen von diesem Regen bekommen. Kein Nutzen von diesem Wissen. Sie nehmen das nicht auf und sie können das nicht weiterleiten und nicht weitergeben. Ja. Deshalb, Barakallahu fikum, schaut mal, wie schön dieses Beispiel ist. Dein Wissen ist wie Regen. Du bist die Erde. Und so viel du verstehst, gibst du auch Pflanzen, dass die Leute das nutzen. Du gibst nicht Dornpflanzen, sondern deine Pflanze ist Früchte und Schönes. Mindestens die Leute können was Gutes riechen. Das ist der Gläubige. Allah Ta'ala ala wa'ala. Und Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون أو تفلتون من يدي رواه مسلم الجنادب الجراد والفراش والحجز جمع حجزة وهو مقعد الإزار والسروال يعني هون سبحان الله مرة أخرى مثال رائع شوف المثال الجميل لما تشعل نار في الصحراء هل الناس ولكم لما تشعل نار في الصحراء وفي كثير من الحشرات ماذا تفعل الحشرات تدخل النار سبحان الله تأتي على النار لأنه هي تشعر بالحرارة فتأتي بسرعة إلى ذلك المكان أو الضوء فتأتي إلى الضوء فتدخل في النار لأنه ما عنده علم لو كان عنده علم ما كانت أتت في النار فالإنسان الذي ما عنده علم يدخل النار ليش لأنه ما يعرف ويظن كل ضوء أو كل حرارة أنه فيه خير ولكنه ما يعرف أنه هذا حرق فهذه الحشرات هذه الدواب هذه كلها تريد تدخل في النار فهذا هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثلنا نحن نسعى إلى النار وهو يأخذنا من حجزنا هنا يعني يسحبنا يقولنا لا يعني يحجزنا عن النار يقول لا روحوا لماذا يحجزنا عن النار إذا اتبعنا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نحن نريد أن نكون مثل الحشرات ندخل منها. سبحان الله. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن الإنسان إذا فعل حرام يا أخوة أنه والعياذ بالله أنه يسعى بنفسه إلى النار. أسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هيك حديث بس ليتس تفويت إن شاء الله. جابر رضوان الله عليه berichtet, dass Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes Gleichnis erzählte. Nochmal Gleichnis. Ich und ihr sind wie einer, der ein Feuer anzündet, und Motten und andere Insekten beginnen dorthin zu fliegen, um davon verzehrt zu werden. Und derjenige, der das Feuer angezündet hatte, versucht, sie davon abzuhalten. Ich bin wie dieser Mann, indem ich versuche, euch an den Hüften zu halten, um euch von dem Höllenfeuer zu retten, aber ihr schlüpft mir aus den Händen. Muslim hat das überliefert. Nochmal ein Gleichnis. Das ist so schön. Und das ist genau, was ich meine. Derjenige, der das nicht gesehen hat, der versteht das nicht. Derjenige, der das nicht gesehen hat, der versteht das nicht. Wenn du im Freien bist und du machst Feuer, du merkst sofort, dass die Insekten, die Motten und Heuschrecken und so weiter, die kommen alle und die wollen ins Feuer. Weil diese Insekten, die verstehen das nicht, die wissen das nicht. Die denken, es gibt Wärmequelle und Licht und die gehen in dieser Richtung. Ohne dass sie Wissen haben, wenn sie ins Feuer reinkommen, dass sie verbrannt werden. Und das ist die Person, die kein Wissen hat. Wenn man kein Wissen hat, da denkt man, etwas, was Wärme gibt oder was leuchtet, da denkt man automatisch, das ist gut, ich will das haben, ich will rein. Und da geht man selber in die Hölle. Und das ist auch eine Sache. Zweitens, eine Person steht vor dem Feuer. Und wenn diese Motten und wenn diese Insekten reinkommen wollen, der will das nicht, der verhindert sie. Der versucht zu sagen, geht weg, das ist Feuer, ihr werdet verbrannt. Aber diese Motten unbedingt wollen rein. Und das ist das Gleiche. Der Prophet sagt uns, geht nicht in die Hölle. Und er versucht uns an unseren Klamotten sozusagen beckenmäßig hier, dass wir tüfteln. Der zieht uns von hier nach hinten. Der sagt, nein, nicht ins Feuer. Aber wir wollen unbedingt ins Feuer. Was bedeutet das? Der zieht uns nach hinten oder der versucht uns zu verhindern, ins Feuer zu gehen. Und wir versuchen ins Feuer zu kommen. Indem wir die Religion nicht richtig praktizieren, indem wir Sünden begehen, dann machen wir uns auf den Weg in die Hölle. Wal-iyadu billah. Und der Prophet sagt uns, nein, mach das nicht. Deshalb wir Muslime auch, wir wünschen allen Leuten das Gute und wir wünschen allen, dass sie sozusagen nicht in die Hölle kommen. Wir versuchen, diese Leute zu verhindern, in die Hölle zu gehen. Sagen Leute, wacht auf. Ihr seid auf dem falschen Weg. Wenn ihr so weitermacht, es kann sein, dass ihr in die Hölle kommt. Aber die Leute verstehen uns nicht. Das Gleiche wie diese Motten, die verstehen nicht. Das ist das Gleichnis. Die verstehen das nicht, die gehen in die Hölle. Und viele Leute verstehen das nicht und die wollen in die Hölle, indem sie Sünden begehen, indem sie die Wahrheit verleugnen. Die Leute, die jetzt, Alhamdulillah, die Wahrheit wissen, die versuchen das zu verhindern. Aber wenn du den Leuten das sagst, dann sag ja, ich meine, wer bist du? Du bist auch von der Wüste gekommen, damit du mir zeigst, wie die Welt funktioniert. Die wissen doch, wie die Welt funktioniert. Okay, kein Problem. Wir werden warten und dann sehen wir, wer verstanden hat, wie die Welt funktioniert. Wir, die Leute, die also in der Wüste gelebt haben, und aus der Wüste kommen, oder die anderen, die behaupten, dass sie alles wissen. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. جزاك الله سبحانه وتعالى فهم وشانيا. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Art von Sitzung, die Sitzung von den Leuten ist, die die Strafe am letzten Tag bekommen werden. Ach so. Ja. So weiß ich das. Das ist gleich, ach so. Er hat verboten, so zu sitzen. Auch so sollte man nicht. Die Gelehrten sagen, das ist die Schwester-Sitzung von dieser Sitzung. Sollte man Faust machen. Dies ist nicht richtig. Manche behaupten, während Essen darf man nicht sprechen. Das ist falsch. Während Essen, du kannst reden, aber du sollst nicht Gewehrmaschine im Reden sein während Essen. Essen, das wird normal. Nicht jetzt aber dass man während Essen nicht redet oder sowas, das haben wir nicht in unserer Religion, sondern während Essen hat der Prophet mit Sahaba gesprochen und die haben mit ihm gesprochen und er hat ihnen auch was beigebracht. Übrigens, das nächste Hadith ist drüber. Auf jeden Fall, das darf man während Essen auch reden, das ist kein Problem. Aber diese Art, dass die Leute Kerzen haben und die sitzen und die, weißt du, du darfst auch, ich meine, das darf nicht, du darfst nicht dein Gabel oder dein Messer darf nicht Teller laut werden, damit du die anderen nicht störst. Das ist Janti. Kennst du, was Janti ist? Nein. Ha? Das ist sozusagen Adel. Adelmäßig. Du musst lernen, wie du dein Löffel prinzenmäßig. Ja? Das gibt Schule da ab, ja du. Ja, ich gebe Schule. Man schickt die Kinder in die Schulen, damit sie sowas lernen. Ja, ich weiß, genau. Aber ich habe noch eine Frage, das habe ich auch gehört, dass man in seine rechte Ohren das Adan noch gehört. Das Hadith ist daif. Das Hadith ist daif eigentlich. Das Hadith ist daif. Ja, okay, dann frag mal erstmal. Ja, das ist gut, dass du die Frage stellst und sagst, was bedeutet daif? Daif bedeutet schwach. Das bedeutet, diese Überlieferung wird nicht angenommen eigentlich. Ja, das heißt, du brauchst das nicht so machen. Dass man in der rechten Ohr Adan macht und in der linken Iqama, brauchst du nicht. Weil die Überlieferung nicht authentisch ist. Aber mit dieser Adan und so weiter. Mit Datteln ist was anderes. Und auch Haare ist Pflicht von einem Kind. Haare, ja, das ist nicht Pflicht, nein. Sunnah, ja. Ist das bei Jungen so? Bei Jungen und bei Mädchen. Wenn das Kind 7 Tage alt ist, dann ist es besser natürlich, dass man die Haare rasiert. Manche sagen bei Jungen nur, bei Mädchen nicht, aber es gibt keinen Beweis, dass man trennt zwischen Mädchen und Jungs, sondern die sind gleiche. Und das ist am 7. Tag oder später oder vorher, kein Problem. Das ist besser für das Kind und für die Haare des Kindes. Und das ist besser auch für die Reinheit des Kindes. Ja, das ist was anderes. Wenn du die Haare rasiert hast, dann wiegst du die Haare und du spendest das in Silber. Zum Beispiel, du hast Haare beim Kind rasiert, die sind 3 Gramm. Dann 3 Gramm Silber spendest du. Das bedeutet hier, 3 Gramm Silber, die sind 1,50 Euro oder Die sind ungefähr 2-3 Euro. Sag mal, wenn man das für die Arme und was angreifen, Essen oder Speisen kaufen? 1 Gramm Silber ist bei Ankauf, wenn die Leute bei dir kaufen, die kaufen das für 26 Cent. Und die verkaufen wir 50 Cent. Und das ist egal, wo ich das spende, im Moschee oder Ja, nee, lieber bei Armen. Bei Armen, okay. Ja, ich meine, du kannst 10 Euro für Allah geben. Aber genau, bei ein paar Armen auch. Bei Nicht-Muslimen kann man das spenden, ja und nein. Ja, wenn du weißt, dass diese Person das für etwas Gutes benutzt. Ja. Nein, wenn du weißt, der wird damit Alkohol kaufen. Oder der wird damit Zigaretten kaufen. Auch wenn du Muslim, wenn du ein Muslim, bei einem Muslim das weiß, dass der Muslim von dir Geld nimmt und dann wird er Zigaretten oder der wird Alkohol oder der wird Haram damit kaufen, dann gibst du ihm nicht. Gib ihm das in Essen. Ja. Oder etwas, was er sozusagen nutzen kann, aber nicht Geld. Ich war am Bahnhof, leider ein Kumpel kommt zu mir und sagt, brauchst du 10 Cent und ich muss da wegen Alkohol. Da gibt's da nicht. Da gibt's da nicht. Ich war hier in Könnewitzer Kreuz bei uns und ihr kennt Könnewitzer Kreuz, kennt dort Rewe. Und die sind diese Alkoholiker und Obdachlose, die sind immer davor. Ich bin rausgekommen, da kam einer mit so einer Kehle, mit Kehle so, und der hat mir gesagt, können Sie eine Spende 1 Euro machen? Ich habe ihm gesagt, ich habe nicht gesagt, einer daneben war sozusagen ein Alkoholiker, ja, schau mal, Alkoholiker. Da hat mir gesagt, da hat dem anderen gesagt, lass ihn, der ist Bin Laden. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin nicht Bin Laden, ich bin sein Bruder. Er sagt, Entschuldigung, Chef. Entschuldigung, Chef, hat er gesagt, und dann hat er so für mich wie Armee gemacht. Da habe ich gelacht, weil ich so, ja, diesen Trank bei denen, du gibst ihm, der geht, der kauft dann Alkohol und so. Einer kam einmal zu mir, der hat mir gesagt, der will 1 Euro und so. Ich habe gesagt, okay, willst du essen? Essen gebe ich dir, aber Geld nicht. Und die meisten, wenn du sagst, essen, der sagt, nein, ich will Geld. Ja, okay, dann sagt ihr das, das stimmt. Es gibt muslimische Kinder, die brauchen auch die Hilfe. Sowieso diese Kirchen, die nehmen die Gelder und die gehen damit sie dort Werbung für Christentum machen. Ja, aber es gibt Organisationen, die muslimische Organisationen. Du kannst ihnen das geben, auch mindestens, ich meine, die werden verteilt. Und subhanallah, schaut mal den Unterschied. Schaut mal den Unterschied. Die muslimischen Organisationen, die helfen auch in den Ländern, auch Christen und Leute, auch die keine Religion haben. Und die sagen ihnen nicht, ihr müsst den Islam annehmen oder sowas. Aber in manchen Ländern, die christlichen Organisationen, die helfen nur Leuten, die Christen sind. Und wenn ein Muslimer zu ihnen kommt, in Indien, diese Mutter Teresa Orden, die Leute sagen, Mutter Teresa. Aber wir müssen die Wahrheit wissen. Die Lügen sind sehr viel. Diese Orden, die haben bei manchen muslimischen Frauen gesagt, als sie bei Entbindung waren, du lässt das Kind Christ werden, dann werden wir dir helfen bei Entbindung. Lässt du das nicht, dann werden wir nicht helfen. Ja, das ist natürlich, das ist diese Missionarbeit, die nennen das Mission. 10.000 Euro. Natürlich, ich weiß, dass diese Wörter, was ich sage, das sind für die Leute schmerzhaft. Sagen, ja, diese Hetze, das ist kein Hetze. Das ist keine Hetze, sondern das ist eine Tatsache, das ist eine Wahrheit. Ein Bruder hat mir erzählt, wir waren im Norden, hier in Deutschland, ein Bruder hat mir erzählt, der hat gesagt, sie haben ihm Angebot gemacht, vor ein paar Monaten, wenn er Christentum annimmt, dann werden sie ihm ihm 8000 Euro geben. Auch in Afrika zum Beispiel, 10.000 geben wir. Aufenthalt für die Asylanten oder Partner? Ja, gibt es auch. Ja, ich meine, nicht, dass man sagt, ja, diese Leute, die erzählen das von, wir kennen das doch. Wir kennen das und das sind Tatsachen. Und das ist Mission. Mission für sie ist, dass man die anderen beeinflusst, egal wie, um diese Leute für sich selber zu gewinnen. Und der Heilige Geist geht nur zu ihnen. Aber der Heilige Geist geht mit 20.000 Euro eher, der kommt zu dir eher mit 20.000 Euro als mit 5.000 Euro. Dieser Heilige Geist ist wirklich Wirtschaftsexperte, denke ich. Yes, die oder der arbeitet in Banken, dieser Heilige Geist. Jetzt, yes, die sind in Afghanistan, in Irak jetzt, Mission. Ach, in Irak, die sind mehr als 30.000 Missionare von Amerika, wow, geschickt worden. Ich weiß mal, an welche getroffen, zwei Jungs, ich, die wurden abgekalt. Ja, also wir von Musche ausgegangen, dann kamen gegen zwei Jungs gelaufen, von diesen von USA. Und ich habe erstmal haben sie oft auf Englisch gesprochen. Ja, die Abgekalte kann Englisch. Hat mit dem Generativ haben die auf Deutsch gesprochen. Haben gesagt, ja, wir wissen, dass jetzt auch die Propheten gibt, aber wie, ich habe gesagt, ja, aber wie heißen die Propheten? Wir wissen nicht, wo sie sind und wie sie heißen, aber wir wissen auch, dass sie noch leben. Nee, das ist was anderes, was du meinst. Die sind dieser Joseph Smith, der letzten Jesus Christi Gemeinde der letzten heiligen Tage. Das sind die behaupten, dass ein Prophet, der hieß Joseph Smith, und der ist in den USA, der ging auf Esel auf einen Berg und der wurde offenbart dort und der wäre Prophet und sowas. Das ist alles. Wir haben nicht gesagt, dass er, also seinen Namen kennt. So viel mit Bina Institute. Viele Propheten gibt es. Dann haben wir gesagt, wenn wirklich so, Abdelkader hat nach was gefragt und wir könnten nicht mehr antworten. Ja, sind so war und so. Dann habe ich gesagt, wenn sie wirklich. Also, ich war in einer Diskussion mit Bischöfen. Was läuft hier? Bischof, nein. Ich stelle eine Frage. Aus Berlin. Im Christentum. Ich stelle eine Frage nach Christentum. Ja, meine Meinung, bitte, ich frage Sie nicht nach Ihrer Meinung. Ich frage Sie nach Ihrer Religion. Sagen Sie, was in Ihrer Religion ist. Meine Meinung. Und ein Priester sagte mir einmal, ja, ich habe ihm gesagt, für mich ist derjenige, der müde wird, niemals Gott sein kann. Ja, wieso? Ich habe gesagt, weil das klar ist. Wenn Gott schwach ist, dann ist er kein Gott. Weil derjenige, der schwach ist, der kann so einen Himmel nicht bauen und uns nicht so schaffen. Ja. Der sagt, naja, aber ich finde das schön, meiner Meinung nach. Ist gut, dass er wieder geworden ist. Und wenn ich am Sonntag Feiertag habe, dann finde ich auch gut. Ich habe gesagt, ich meine, jetzt Sie wollen am Sonntag zu Hause bleiben, aber Gott soll zu Hause am Sonntag bleiben. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, Alhamdulillah, dass wir sozusagen diesen Weg auch kennen. Man, wir greifen diese Leute nicht an, aber ich finde das lächerlich, wenn man zu mir kommt, ja, weil sie den Heiligen Geist nicht erlebt haben. Okay, warum ist der Heilige Geist zu deiner Majestät gekommen und nicht zu meiner Seligkeit? Oder der Heilige Geist ist auch Adel. Der geht nur zu Adligen und der verlässt diese Wüstenvölker, die Armen, die sind Wüstenvolk. Ja? Das ist die Frage. Ich meine, warum kommt der Heilige Geist zu mir und warum nicht zu mir? Das ist das Gleiche auch bei Sufis, bei Sufisten. Ja, ja, natürlich. Der Scheich kommt zu ihm, aber zu dir nicht. Der sieht den Scheich vor ihm, aber die anderen nicht. Und der Scheich fliegt vor ihm, aber vor uns nicht. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. لا حول ولا قوة إلا بالله خير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Liebe Brüder und Schwestern im Internet, eventuell in einer Stunde könnte ich wieder reinkommen. Was wollen die Admin? Gibt es Admin oder gibt es nicht? Programm habe ich heute gesehen. Die waren in Israel. Willst du bleiben? Eine christliche, also in der Grund, amerikanische Hintergrund. Will so bleiben, dann bleib im Raum. Aber ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Vielleicht auch kommt Abu Jamal. Der macht weiter. Seminar